Fällen, ihr Skauen stolzer Schmuck. O glühend Zephyrellen, o Kuckes in Kuckuck. Der Krieg, Wendel und Quellen, ihr Skauen stolzer Schmuck. O glühend Zephyrellen, o Kuckes in Kuckuck.